ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, Vorsicht! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Es ist wieder Zeit für einen historischen Hörspielklassiker. Jeden Donnerstag stellen wir Ihnen einen spannenden Krimi aus dem Archiv vor. Alle ARD-Anstalten präsentieren diesen Podcast. Und diesmal kommt unser Funkfundstück von dieser Welle. Westdeutscher Rundfunk Ultrakurzwellenprogramm. 1982 produzierte der WDR in Köln einen wirklich erstklassigen und ungewöhnlichen Radiokrimi. Er erzählt die Geschichte eines Tages einer Versicherungsangestellten. Sie kennen mich nicht mehr. Marlies Torgau. Ja, jetzt weiß ich. Frau Torgau. Marlies Torgau, so heißt diese Angestellte. Sie führt ein normales Leben. Ganz und gar nichts Geheimnisvolles. Und doch findet Marlies Torgau nicht recht Anschluss. Hat sie etwas zu verbergen? Seht mich doch nicht so an. Ich kann das alles erklären. Schuldfrage heißt dieses Kriminalhörspiel, das die Autorin Eva Maria Mudrich geschrieben hat. Und bei dem Namen Eva Maria Mudrich bin ich, das gebe ich zu, parteiisch und vollkommen voreingenommen. Mudrich war eine der wenigen und zugleich produktivsten, ich würde sagen besten Hörspielautorinnen, die es je gab. Aufnahme läuft. Sie hatte in den 1950er Jahren zunächst Jugendbücher geschrieben, danach freiberuflich für verschiedene ARD-Sender in den Bereichen Schulfunk und Frauenfunk gearbeitet. Anfang der 70er Jahre wandte sie sich dem Hörspiel zu, wohlgemerkt der Gattung Hörspiel. Ihre Geschichten waren nicht wie anderswo zunächst Romanvorlagen, die dann zu einem Hörspiel umgearbeitet wurden. Nein, Mudrich schrieb ursächlich und ausschließlich für unsere Ohren. Das merken Sie auch unserem Stück gleich an. Ihr Erstlingswerk lief aber noch im Norddeutschen Rundfunk. Das Experiment. Genau, das Experiment hieß dieses erste Mudrich-Hörspiel von 1973. Es war, Achtung, ein Science-Fiction-Stück, in dem es darum ging, nachzuweisen, dass telepathische Informationen durch elektromagnetische Schwingungen, also durch eine Art Gehirnradio, übertragen werden. Ja, ja. Und wer wird Zeuge dieses Gehirnradio-Versuchs? Niemand geringerer als Hans Petsch. Ich sah sofort, dieser Mann stand unter der Einwirkung irgendeines Schocks, eines sehr starken Schocks. Und Gerd Hauke ergänzt, handelt es sich hier wirklich um einen Kriminalfall? Bloß um einen Kriminalfall. Ja, das war die Zeit der Science-Fiction und der fantastischen Hörspiele, die 70er. Eva Maria Mudrichs Experiment wurde mehrfach produziert. Auch für den Süddeutschen und den Westdeutschen Rundfunk schrieb sie zunächst Science-Fiction-Stücke. Für die Deutsche Welle, einen Kanal, den wir hier in Kein Mucks noch nie erwähnt haben, schrieb sie erstaunlich viele Hörspiele aller Gattungen. Und in eben dieser Deutschen Welle wurden viele ihrer Vorlagen, die zunächst bei anderen Sendern produziert wurden, in alternativen Versionen aufgenommen. Kurios. Es waren dabei immer kultur- und gesellschaftspolitische Themen, die Mudrich antrieben. Wie hoch war wohl der Prozentsatz derer, die sich weigerten, einen anderen Menschen regelrecht zu foltern, bloß weil eine wissenschaftliche Autorität sie dazu aufforderte? Wie viele haben den Gehorsam verweigert? Bitte, bitte, euer Tipp. Mudrich verpackte die großen Themen in perfekte Krimirätsel. Gerd Baltus hier in Probelauf, einem Eva-Maria-Mudrich-Hörspiel von 1990. Auch hier scheitert ein Experiment. Dieses Hörspiel gehört zu den zahlreichen Radio-Krimis, die im WDR entstanden. Lasst mich in Ruhe. Bitte lasst mich in Ruhe. Marlies, bleib doch bei der Wahrheit. Das ist nun wieder besagte Marlies Torgau, der wir jetzt folgen wollen. Schuldfrage war Mudrichs erster WDR-Krimi. Und wann immer es in diesem Stück hallt und die Stimmen von weit weg daherwehen, dann wissen wir, dass wir in Marlies Gedankenwelt stecken und in die Vergangenheit zurücklauschen. Und damit mehr wissen als die Figuren um sie herum. Aber keine Sorge, Schuldfrage ist kein Fantasiestück, sondern eine bombenfest erzählte Krimi-Geschichte, die sich wirklich lohnt und die auch heute noch stimmig ist. Luitgard Imm spielt die Hauptfigur und das macht sie fabelhaft. Zu dieser Schauspielerin erzähle ich Ihnen nach dem Hörspiel noch etwas. Schuldfrage von 1982, die Regie hat Heinz-Wilhelm Schwarz. Los geht es in der Versicherungsfirma. Gute Unterhaltung.

Angela, Monika Hessenberg-Weniger. Herr Seeger, Bernd Birkhahn. Cornelia Mahnke, Helga Uthmann. Der Taxifahrer war Heinz Weißmantel, Herr Krüger vom Segelclub, Klaus-Dieter Klausnitzer, die Putzhilfe Frau Schmidtgen, Elisabeth Scherer und ferner hörten sie Ursula Burg, Stefanie Burkhardt, Katja Wittig und Birgit Schneider. Die Technik hatten Gabriele Neugroder und Erhard Hafner, die Regie Heinz-Wilhelm Schwarz und dieses Hörspiel lief erstmals am 9. Oktober 1982. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Mit diesem Krimi erinnerten wir an Eva Maria Mudrich, eine vielbeschäftigte Hörspielautorin. Und sollten Sie nun Ihre persönliche Eva Maria Mudrich-Retrospektive starten wollen, so finden Sie hier in der ARD-Audiothek zwei weitere WDR-Krimis von ihr, nämlich Die lange Nacht von 1986 und Vogel im Käfig von 1989. Letzteres auch im Krimi-Podcast mit dem Namen Schlechte Gesellschaft. Seht mich doch nicht so an. Ich kann das alles erklären. Das war noch einmal Marlies Torgau in unserem Krimi Schuldfrage. Das war ein Hörspiel, das mich beim ersten Hören völlig durchgeschüttelt hat. Schuldfrage ist einer der bekannteren WDR-Krimi-Klassiker aus den 80er Jahren. In den 90ern wurde dieses Stück noch auf Kaufkassetten angeboten. Das lag nicht zuletzt an der grandiosen Besetzung. Hier als Marlies Luitgard Im. Hat die Polizei schon eine Spur? Die Schauspielerin Luitgard Im war Jahrgang 1930. In den frühen 50er Jahren tauchte sie in kleineren Rollen in Kinofilmen auf, in denen damalige Stars wie Sonja Ziemann, Hardy Krüger oder Klaus Biederstedt Hauptrollen spielten. Schon seit 1950 wirkte sie regelmäßig in Funkhörspielen mit, meist im Nordwestdeutschen Rundfunk. Dann kam irgendwann das Jahr 1969 und damit ein kurioser Auftritt von Luitgard Im. Würdest du mir ausnahmsweise eine klare Antwort auf eine klare Frage geben? Ja, natürlich. Hast du Jenny jemals geküsst? Nein. Ein deutscher Kinofilm, ein Familienfilm, wird ein Hit in diesem Jahr. Luitgard Im zusammen mit Werner Bruns in einer Ferienklamotte. Bestimmt erinnern Sie sich an dieses Buch und an den bezaubernden Film »Wenn süß das Mondlicht auf den Hügeln schläft«, in Kürze in Ihrem Kino. »Wenn süß das Mondlicht auf den Hügeln schläft« war eine, sagen wir ruhig, nicht ganz geschmackssichere Komödie um zwei Kinder, die ihre Eltern und Tanten Nerven kosten. Und zugleich die Fortsetzung von »Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung« aus dem Vorjahr, beides Verfilmungen von Erik Malpass-Romanen. James Last komponierte auch diesmal wieder die Musik für diesen beschwingten Familienfilm. Musik für Millionen erklingt in einem Film für Millionen. Eine liebenswerte Familie freut sich auf ein Wiedersehen mit Ihnen. »Wenn süß das Mondlicht auf den Hügeln schläft« brachte erstaunlicherweise vollkommen neue Darstellerinnen und Darsteller zusammen. Man war verwundert, dass niemand aus dem Erstling zurückkehrte, obwohl die Figuren wieder so hießen. Klaus Kindler, die Stimme von Clint Eastwood, sprach übrigens diesen Trailer. Von 1969. So erklärt sich auch die mangelhafte Tonqualität. Allerdings, doch zurück zu Luitgard Im. Sie sind interessiert an einem Platz in unserem Hause? Im war ab dann häufig im Fernsehen zu sehen, natürlich auch in dieser bekannten Krimiserie. Ich war oben im ersten Stock in meinem Zimmer, als ich die Schüsse hörte. Ich rannte sofort hinunter. Die Haustür, die war offen. Ich fragte, was ist denn passiert? Ja, solche Texte können nur aus den Freitagskrimis des ZDF stammen. Das sind Herbert Reinecker-Zeilen, wie man sie seit den 60ern immer wieder erleben musste. Und welcher Oberinspektor hört hier wohl genau zu? Ich habe ein paar Fragen. War an diesem einen Tag irgendetwas Besonderes? Bitte denken Sie genau nach. Nein, nein, da war nichts merkwürdig. Natürlich, das ist Derrick, also Horst Tappert, zusammen mit Luitgard Im in dieser Folge von 1975. Auch in anderen TV-Krimireihen wie Der Kommissar, Der Alte oder Kommissariat 9 war sie zu sehen. Luitgard Im blieb auch dem Hörspiel verbunden. Bis Mitte der 90er war sie in zahlreichen Krimis, Dramen und Literaturbearbeitungen zu hören. Sie starb 1997. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Hörspielperlen. Immer donnerstags gibt es neue Folgen. Woher wissen Sie denn das? So steht es in der Podcast-Beschreibung der ARD-Audiothek. Und die hat immer recht. Damit dürfte wohl hier der Fall für heute abgeschlossen sein. Ich darf Ihnen danken. Wir sehen uns also wieder in einer Woche. Kein Mucks ist ein Zusammenschluss aller ARD-Sender für die Fans von Krimi-Klassikern. Schuldfrage präsentierte Ihnen der Westdeutsche Rundfunk. Das wär's für heute. Und ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.